Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die letzten Jahre Jakobs, das ist heute unser Thema. Und dazu begrüße ich auch herzlich unsere Zuseher im Internet. Hart wartete er auf die Rückkehr seiner Söhne. War doch diesmal auch Benjamin mitgegangen, was Jakob so sehr hatte verhindern wollen. Denn er hatte befürchtet, dass der vielleicht nicht mehr zurückkehrt, wie sein Bruder Josef. Und als sie dann letztlich doch kamen, dann gab es eine Nachricht, eine Information, die der Vater einfach nicht glauben konnte. Denn es wurde ihm mitgeteilt, Josef lebt. Ja, wie? Jahrzehnte war er in einer ganz anderen Information gewesen. Wie soll der jetzt leben? Ja, und er bittet dich, dass du nach Ägypten kommst, dorthin, wo er wohnt. Und schau, das schickt er uns als Gaben. Und jetzt sah er die ganzen Wagen, gewissermaßen wie eine Spedition, die die Lastwagen schickt. Die schauten damals noch etwas anders aus, diese Gefährte. Aber als er das alles sieht, Jakob, dann fragt er sich nur eins, ja, aber damals, da war doch dieser zerrissene, blutige Rock, der bunte, den ich für meinen Sohn extra gewebt habe. Wie geht das jetzt alles? Und jetzt war die Zeit gekommen, trotz der Freude auf der einen Seite, was sich da inzwischen getan hat, jetzt war es Zeit, dass die Brüder ihrem Vater bekennen mussten, wie sie ihn damals getäuscht hatten. Und dass sie eigentlich beabsichtigt hatten, ihren Bruder zu töten. Und jetzt kam alles an die Oberfläche. Und was diese Söhne Jakobs jetzt erlebten, war etwas, das jeder erlebt, wenn er sich dazu durchringen kann. Wenn er bekennt. Wenn er bereut. Sie erlebten auf einmal so eine Befreiung. Endlich war diese dunkle Seite der Vergangenheit aufgerollt. Und sie baten um Vergebung. Und sie wurde ihnen gewährt. Wie ganz anders hätte ihr Leben all die Jahre verlaufen können, wenn sie das schon viel früher gemacht hätten. Das Dunkle kam nun an die Oberfläche und damit gab es Befreiung. Und das ist es letztlich, was uns Menschen hier das Leben vermiest und verdrießt und verdunkelt, wenn all das Negative nicht bereinigt wird. Weil aus welchen Gründen auch immer es nicht zu dem Schritt kommt, zu dem jetzt die Söhne Jakobs schon durch die Ereignisse gewissermaßen getrieben wurden. Und das Interessante, der Vater, der hätte nie gedacht, dass seine Söhne zu so etwas überhaupt nur die Gedanken haben konnten, geschweige denn das durchzuführen. Denn er, der seine Kinder so sehr liebte, wie käme er auf einen Gedanken, einen seiner Kinder zu töten? Und die Brüder untereinander wollen da einen ausradieren. Er kann es kaum fassen. Und doch vergibt er ihnen. Und damit beginnt eine völlig neue Phase in seinem letzten Lebensabschnitt. Ja, und dann kommt Bewegung in ihn hinein. Er sieht die Wagen und die Geschenke und er hört, dass Josef Ministerpräsident ist in Ägypten, der erste nach dem Pharao. Er verwaltet das alles. Jetzt in Zeiten der Hungersnot die ganzen Getreidesilos. Ja, und dann wird gebackt, eingepackt. Große Übersiedlungsaktion. Und so sind sie noch nie von Ort zu Ort gezogen, denn Jakob war es gewohnt zu übersiedeln, denn er lebte in Zelten und das waren ja Nomaden, die immer wieder ihren Weiden nachzogen, dort wo es grün ist, dort wo es Weide gibt, dort sind sie hingezogen, immer dem Grase nach. Nicht der Nase nach, sondern dem Grase nach. Und jetzt sind da Wagen auf einmal. So etwas gab es überhaupt nicht in Kanaan. Das hatte man dort überhaupt noch nie gesehen. Denn die Ägypter haben nicht nur Streitwagen für den Kampf, für eine Schlacht gehabt, sondern auch Transportwagen. Und die standen jetzt da, um das alles aufzuladen. Dass nicht die Tiere es tragen, sondern mehr ziehen müssen. Und dann bewegte sich dieser ganze Zug nach Ägypten. Und so wie Jakob zu Hause hart gewartet hatte auf die Rückkehr seiner Söhne, so wartete dort in Ägypten jetzt einer hart auf die Rückkehr, in Anführungszeichen, beziehungsweise die Ankunft, nämlich der Ministerpräsident. Er hatte jetzt seinen Vater viele, viele Jahre nicht gesehen. Mit 17 war er weggegangen. Jetzt mit 39, 22 Jahre dazwischen. Und er wartet auf diese Nachricht, dass die Boten mitteilen. Dein Vater nähert sich Ägypten. Als diese Nachricht dann kam, hat Josef all seine Regierungsgeschäfte unterbrochen, auf den Wagen, mit einem großen Gefolge, die Höchsten der Ägypter mit, die wollten diese Szene sehen, wie das jetzt wohl sein wird. Und als sie sich dann begegneten, diese zwei Wagenkolonnen, die ägyptische und die von Kanaan, auch mit ägyptischen Wagen, dann vergaß Josef alles hofzeremoniell, alle kultischen Formen, die da üblich waren in einer Begegnung. Er sprang einfach vom Wagen, lief auf seinen Vater zu. Und dann heißt es, er weinte lange an seines Vaters Halse. Lange. All das an Gefühlen, an Emotionen, was da sich jetzt aufgestaut hatte, über all die vielen Jahre. Der Entbehrung, der Sehnsucht, der Einsamkeit. Jetzt spürte er den Herzschlag seines alten Vaters. Die Ägypter sind Ackerbauern und Viehhirten sind für sie, so steht es da in der Bibel, ein Gräuel. Schön interessant. Nicht, wir würden das gleichwertig einstufen. Der eine baut halt Getreide an und sät das aus und erntet es auf seinen Äckern und der andere, der hat eben seine Rinder, Schafe, Ziegen. Was ist ihnen ein Gräuel, steht da. Und das war gut so. Denn das bedeutet, dass die Ägypter mit diesen Hebräern, die da aus Kanaan kamen, absolut nichts zu tun haben wollten. Und das war ein Gottesplan. Denn er wollte, dass sein Volk abseits von den Ägyptern wohnt. Dass sie sich nicht vermengen, nicht vermischen. Damit nicht die verkehrte Religion der Ägypter sich vermengt mit der edlen, die er, der Herr, für sein Volk, mit der wahren, die er für sein Volk vorgesehen hat. Nun diese Formulierung, dass sie das Viehhirten den Ägyptern ein Gräuel sind, das finden wir im 1. Mosebuch, Kapitel 46 und dort in den letzten Versen. Josef geht nämlich mit seinen Brüdern zum Pharao und sagt ihm seinen Wunsch, seine Familie, dass sie kommen kann und wo sie angesiedelt werden können. Und sie bekommen das wertvollste Land in Ägypten. im Lande Goschen oder Gosen, wie es in manchen Übersetzungen lautet, dort, wo der Nil kurz vor seiner Mündung gewissermaßen jeder Teil des Flusses sagen möchte, und da kommt man schneller zum Meer. Nein, hier, nein, hier, nein, hier, nein, hier, denn der Fluss spaltet sich auf in eine Deltamündung, in eine große. Und verschiedenste Arme fließen hier zum Meer. Ergebnis? Eine große Breite, wie ein V ein großes, eine große breite grüne Fläche. Und durch die Bewässerung, der Nil fließt dort das ganze Jahr, ist unmittelbar vor der Mündung ins Mittelmeer, grün, grün, grün. Und die 70 Seelen, die da ankamen, die konnten sich da vermehren. Und später dann, zur Zeit des Mose, 400 Jahre danach, stellt man fest, aus den 70 sind Millionen geworden. Jeder einzelne Stamm zählt Hunderttausende. Sie konnten sich also in dieser Zeit dort wirklich fein vermehren. Aber so weit sind wir noch nicht. Jakob kommt jetzt mit seinen Brüdern vor den Pharao, der fragt sie in 1. Mose 47, Vers 3. Fünf Brüder wurden ausgewählt. Josef hat sich also wahrscheinlich die herausgenommen, die die edelsten waren von ihrem Auftreten, damit man sich nicht zu sehr schämen muss und nicht Peinlichkeit entsteht. Und in Vers 3, da sprach der Pharao zu seinen Brüdern, was ist euer Gewerbe? Und sie antworteten, deine Knechte sind Viehhirten, wir und unsere Väter. Und damit ist der Pharao ganz zufrieden, wenn sie da abgesondert im Lande Goschen wohnen. Und sie sagten weiter zum Pharao, Vers 4, wir sind gekommen bei euch zu wohnen im Lande, denn deine Knechte haben nicht Weide für ihr Vieh, so hart drückt die Hungersnot im Lande Kanaan. So lass doch nun deine Knechte im Land Goschen wohnen. Und der Pharao, was sagt er? Es ist dein Vater, es sind deine Brüder, die zu dir gekommen sind. Das Land Ägypten steht dir offen. Lass sie am besten Ort des Landes wohnen. Lass sie im Lande Goschen wohnen. Und wenn du weißt, dass Leute unter ihnen sind, die tüchtig sind, so setze sie über mein Vieh. Denn wenn die sich auskennen, wenn die Spezialisten sind. Und dann kommt eine berührende Szene in Vers 7. Josef brachte auch seinen Vater Jakob hinein. Das ist nun was Besonderes. Denn das ist ja mittlerweile ein sehr, sehr alter Mann. Und in unserer Gesellschaft schiebt man ja die Alten, die gebrechlich gewordenen, eher ab irgendwo in ein spezielles Heim, wo es nur mehr solche gibt. Und sie sind kaum mehr dann in der Gesellschaft sichtbar. Aber Josef präsentiert seinen uralten Vater, dem Pharao. Und das Interessante, was tut Jakob? Ich meine, wer ist er? Ein umherziehender Viehhirte, ein Flüchtling, einer, der hier um Asyl ansucht. Also ein Nichts. Und was macht dieser Jakob? Er segnet den Pharao. Und das ist ein Zeichen, dass Jakob dem Pharao überlegen ist. Das muss man sich jetzt einmal vorstellen. Der eine ist der Patriarch über 70 und der andere herrscht über Ägyptenland. Ist ein Gottkönig in der damals mächtigsten Hochkultur weit und breit. Und Jakob ist sich bewusst, dass er etwas hat, was dieser mächtigste Fürst nicht hat. Denn Jakob hat den Höchsten des Universums geschaut. Der hatte Visionen, Begegnungen mit dem, der über alles herrscht, über dieses Weltall. Und das gibt Jakob ein Gefühl der Überlegenheit über den mächtigsten Herrscher auf Erden. und er segnet ihn. Der Pharao wird leicht verblüfft gewesen sein. Und erstaunt, was ist das für ein seltsamer alter Mann, dass der mich segnet. Und er fragt ihn, wie alt bist du? Daran merkt man schon, dass die Falten Jakob ins Gesicht geschrieben sind. Und er sagt ihm, die Zeit meiner Wanderschaft, meines Nomadenlebens, ist 130 Jahre. Älter als die älteste Person, die es auf diesem ganzen Planeten heute gibt. 130 Jahre. Wenig und böse ist die Zeit meines Lebens und reicht nicht heran an die Zeit meiner Väter in ihrer Wanderschaft. Ein Isaak, ein Jakob, die wurden noch wesentlich älter und waren dabei voller Lebenskraft und Lebensfreude. Und dann steht es noch einmal, und Jakob segnete den Pharao und ging hinaus von ihm. Eine interessante Begegnung. Das Nomadenvölkchen begegnet dem mächtigsten Herrscher. Und aus diesem winzigen Völkchen heraus ist einer gekommen, der jetzt der Ministerpräsident in Ägypten ist. Wunder über Wunder. Ein armseliges Häufchen, was da daherkommt. Die nicht einmal eigene Wagen haben, im Gegensatz zum Pharao. Und doch haben sie etwas, was diesem Fürsten fehlt. Und das ist bis heute so. Das Volk, das dem Herrn nachfolgt, ist im Vergleich zur Macht, Fülle, die andere hier haben, einfach ein Nichts. Und doch haben sie mehr. Sie haben nicht diese finanziellen Mittel, diese wirtschaftlichen Mittel. Sie haben nicht diese Reiche, über die sie herrschen. Nicht so einen Verwaltungsapparat von Beamten unter sich. Und doch, sie haben Verbindung zu dem, der der Herrscher des Weltalls ist. Und sie haben das Versprechen und die Verheißung, dass der sie sogar über den Tod hinaus zu sich holen möchte. Was für ein Vorteil, was für eine Überlegenheit. Es ist überhaupt nicht zu vergleichen. Denn auch der Mächtigste hier, in dem Moment, wo er stirbt, wo er niederfällt, ist er wie jeder andere Mensch. Genauso hilflos. Und letztlich den Tod vor Augen. Aber wenn man mit dem verbunden ist, der der Lebensspender ist, der der Schöpfer ist, ja dann ist der Tod hier nur diese Zwischenstation. Nur ein Ruhen, bis man dorthin kommt, wo all das, was uns hier bedrückt, beengt, uns Sorgen macht, uns ängstigt, das ist alles kein Thema mehr. Denn dann begegnen wir dem, der die Liebe in Person ist und der nur das eine Ziel hat, dass es zu dieser Begegnung kommt, so wie ein Josef sich sehnte, seinen Vater ans Herz zu drücken. Was bedeutet das, wenn der Höchste uns dann an sein Herz drückt? Was das heißt, dem zu begegnen, der dich gewollt hat, der dich geschaffen hat, der wollte, dass es dich gibt. Und nicht nur für ein paar Jährchen, wo dann auf dem Grabstein steht, von bis und dann nur mehr ein Strich in der Mitte ist, sondern dahinter, der Strich hört nie mehr auf. Es geht weiter und weiter und weiter in alle Ewigkeit. Dann fängt es erst richtig an. Das hier ist ja nur ein kleines Präludium im Vergleich zu dem, was danach kommt. Wie schön, solche Perspektiven zu haben. Und in dieser Haltung, in dieser Überlegenheit, hat Jakob den Pharao gesegnet. Eine besondere Stelle. Das heißt hier weiter in Vers 11, aber Josef ließ seinen Vater und seine Brüder in Ägyptenland wohnen und gab ihnen Besitz am besten Ort des Landes, im Lande Ramses, wie der Pharao geboten hatte. Und was tut Josef? Er versorgte seinen Vater und seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters mit Brot, einen jeden nach der Zahl seiner Kinder. Es ist Hungersnot. Und sie müssen sich um nichts sorgen. Josef, Ministerpräsident, versorgt jeden mit Brot nach der Zahl seiner Kinder. Wenn er mehr Kinder, kriegt er mehr. Keiner muss hungern. Jeder bekommt genug. Brot und Wasser ist uns gewiss. Vom Höchsten. Jakob, der ja auch Israel heißt, nach dieser Gottesbegegnung am Jabok, diesem Fluss, wo er damals in der Nacht mit dem Engel gerungen hat und dann festgestellt hat, das ist ein übermächtiger Gegner, der ihm dann die Hüfte verrenkt hat. Seit damals heißt er Israel, Gotteskämpfer. Und da heißt es in Vers 27 vom Kapitel 47 im 1. Mosebuch, so wohnte Israel in Ägypten im Lande Goschen, und sie hatten es inne und wuchsen und mehrten sich sehr. Übrigens, weil wir vorher gelesen haben, Ramses, das war dann eine spätere Übertragung, und das finden wir in der Bibel öfters, und das hat den Bibelkritikern Anlass gegeben zu sagen, schau, das ist ja gar nicht so, und da gibt es Unterschiede. Dabei haben spätere Abschreiber, die das kopiert haben, Namen von Orten dann neu umbenannt mit dem Namen, wie das dann später genannt wurde. Das Land Goschen nannte man dann später das Land des Ramses. Und sie wohnten hier, Vers 27, sie hatten es inne und wuchsen und mehrten sich sehr. Und Jakob lebte 17 Jahre in Ägyptenland, das sein ganzes Alter wurde 147 Jahre. 17 Jahre lang durfte er noch erleben, wie sein Sohn hier herrscht und wie er alle versorgt. Alle 70. Als er Josef trifft, sagt er, jetzt kann ich in Ruhe sterben. Ich habe dich noch einmal gesehen. Und dann lebt er noch 17 Jahre. Ach, bedeutsam. Als nun die Zeit herbeikam, dass Israel sterben sollte, rief er seinen Sohn Josef. Und es ist schon interessant, wie sich Interessen verändern. Was wünscht sich ein 17-Jähriger? Was wünscht sich ein 70-Jähriger? Völlig andere Interessen treten da auf. Jakob denkt jetzt an seine Ruhestätte, an das Nächste, was kommt, und er teilt seinem Sohn mit, er soll ihm schwören, tu die Liebe und die Treue an mir, dass du mich begrabest, nicht in Ägypten. Und er sagt ihm in Vers 30, sondern ich will liegen bei meinen Vätern. Das ist der Wunsch eines 147-Jährigen. Ein Junge, der wünscht sich, dass er Einkommen hat, dass er was schaffen kann, dass er was aufbauen kann. Und der wünscht sich nur mehr sein Bett im Totenreich, seinen Liegeplatz. Ich möchte liegen bei meinen Vätern. Wie klein die Wünsche am Ende werden. Nur mehr diese 2 Meter in der Länge, 1 Meter in der Breite. Das ist alles, was er noch haben möchte. Und wo möchte das? Es ist die einzige Stelle im ganzen Land Kanaan, die dann Abraham besessen hat. Denn als Sarah gestorben ist, wusste Abraham nicht recht, wohin mit ihr. Denn ihm gehörte nichts. Gott hat zwar gesagt, alles werden deine Nachkommen kriegen. Nur er hat gar nichts. Und dann kauft er eine Höhle. Auf diesem Felde Machpela, die Mamre gegenüber liegt, es ist Hebron. Und dort möchte Jakob begraben werden. Denn dort liegen schon andere. Er hat nämlich gesagt, das lesen wir in 1. Mose 49, Vers 31. Da haben sie Abraham begraben und Sarah, seine Frau. Da haben sie auch Isaak begraben und Rebekka, seine Frau, die Mutter von Jakob. Und Jakob sagt, da habe ich auch Lea begraben. Da sind also schon 5 drinnen, Familiengrab. Der ist der 6. Das ist der letzte große Wunsch an seinen Sohn Josef. Transportier mich von da weg. Warum ist ihm das so wichtig? Warum möchte er nicht da in Ägypten, wo alle sind, die ganzen Familienmitglieder, warum möchte er zurück nach Kanaan, wo keiner ist von seinen Familienmitgliedern, wo keiner aufs Grab schauen kann? Warum möchte er in diese Höhle? Es geht ihm nämlich um dieses Versprechen Gottes, das schon Abraham, dem Opa von Jakob, gegeben wurde. Dieses Land, dort Palästina, das will ich deinen Nachkommen geben. Und er möchte schon voraus dort sein. Man sieht doch nicht viel davon. Das Einzige, was sie bis jetzt dort besitzen, eine Grabeshöhle, wo jetzt nicht 5, sondern 6 Skelette drinnen liegen. Das ist alles. Aber er schaut voraus. Er sieht schon etwas. Und darum möchte er dorthin. Das ist bedeutsam. Dort möchte er hin, wo sein Großvater ist und die Großmutter. Und Vater und Mutter und seine Frau. Dort will er hin. Dort möchte er begraben werden. Das ist seine Sehnsucht. Ja, und dann kommt es zu dieser Szene, wo Jakob in diesem Abschiednehmen das Wertvollste weitergibt, was er weitergeben kann. Zuerst holt er Josef zu sich, lässt ihn holen, mit den Söhnen Josefs, Manasse und Ephraim, um sie zu segnen. Da ist jetzt nämlich etwas Besonderes an Überlegungen. Josef hat ja eingeheiratet in die ägyptische Adelsschicht. Er hatte die Tochter des höchsten Priesters in Ägypten geheiratet. Das hat der Pharao so vermittelt. Nicht, wenn man schon so ein Ministerpräsident ist, dann braucht man auch eine standesgemäße Ehefrau. Jetzt kommt die aus den höchsten Kreisen Ägyptens. Und das eröffnet natürlich Manasse und Ephraim eine Zukunft, also die Karriere ist gesichert. Denn mit so einer Mama, die aus der hohepriesterlichen Familie kommt, also Manasse und Ephraim, die können in Ägypten die höchsten Posten einnehmen, die man sich nur vorstellen kann. Gewissermaßen mühelos. Einfach weil sie die Söhne von ihrer Mama sind, die aus den höchsten Kreisen kommen. Und Jakob ist es jetzt wichtig, dass diese zwei nicht aufgrund des Glanzes, des Luxus, der Position, des Einkommens, der Machtfülle dort hinübergehen, in das ägyptische Lager, sondern herüberkommen und bleiben im israelitischen Stammesgefüge. Und Jakob ist es wichtig, seine Enkel, Manasse und Ephraim, hereinzuholen in dieses sein Volk, das Gottes Volk ist. Und Josef tut sein Bestes dazu, dass es zu dem kommt, und die zwei Jünglinge, die machen da mit. Die hätten höchste Ehren erlangen können. Wir erleben also hier schon etwas, was dann später bei Mose wieder durchkommt. Der hätte ja Pharao werden sollen. und zweigt dann ab. Er wollte lieber mit seinem Volk zusammen leiden und verzichtete auf all diesen Luxus in Ägypten und auf diese Macht. Denn er wollte mit seinem Volk beisammen sein. Und Jakob segnet hier Manasse und Ephraim und er zieht interessanterweise den Zweitgeborenen vor. Josef gibt sie ihm hin, den einen zur Rechten, zur Linken, damit sich der Vater auskennt. Und dann kreuzt der Vater die Arme. Und Josef denkt sich, ja, man merkt, er ist schon alt und erklärt es ihm, na, der ist der Erstgeborene. Und der altgewordene Vater mit 147 sagt, ich weiß. Aber es ist eine Absicht dahinter, hat mir der Höchste offenbart. Und er zieht Ephraim Manasse vor. Und später in der Geschichte sieht man, dass es genauso auch kommt. Denn der Stamm Manasse, als die dann unter Mose und dann unter Josua da einzogen im Lande Kanaan, hat der Stamm Manasse als einziger eine ganz seltsame Entscheidung getroffen. Die Hälfte des Stammes blieb auf der Seite des Jordans und die andere Hälfte marschierte auf die andere Seite des Jordans. Ein Stamm hat sich halbiert. Denn sie konnten sich nicht einig werden. Sollen wir hier siedeln oder da siedeln? Ergebnis, es wird 50-50. Die eine Hälfte hier, die andere da. Und das führte aber dazu, dass dieser halbe Stamm Manasse, der da im Osten war, heutiges Jordanien, Syrien, dann im Laufe der Geschichte viel schneller unterging. Denn die Stämme im Osten, die hatten keinen Bestand. Sie waren einfach durch den Jordan zu sehr abgetrennt und konnten ihren Feinden nicht widerstehen. Und Ephraim wurde der mächtigste, der größte Stamm auf der anderen Seite. Ja, und dann holt er alle seine Söhne zu sich, lässt die da herzukommen und für jeden hat er einen Segen und auch eine ernste Mahnung. Und in diesen letzten Lebenswochen des Jakob, da kommt dieser Geist Gottes, dieser Geist der Weissagung so über ihn, dass er über jeden Stamm ganz klare, dezidierte, detaillierte Aussagen macht. Und die sind so eingetroffen. Ruben war der Erstgeborene, hat einen Riesenfehler gemacht in seinem Leben. In Kapitel 41, Vers 4 sagt Jakob über ihn, weil du aufwaltest wie Wasser, wenn Wasser kocht, aufwallt. Weil du deine Selbstbeherrschung verloren hast, dich nicht im Griff hattest, sollst du nicht der Oberste sein, hat sich vergangen an seiner Mutter. Dann Simeon und Levi, das waren die zwei, die so wild da reingeschlagen haben, dort bei Siche. Der Stamm Simeon war dann, als sie ankamen im Lande Kanaan, der winzigste. Sie lagerten südlich von Juda, völlig unbedeutend, untergegangen in der Geschichte. Levi, da hat sich dann etwas geändert und das ist das Schöne. Levi hatte ungünstige Voraussetzungen, weil er mit Simeon da mitgemacht hat. Aber aus Levi heraus kam dann ein Mose, ein Aaron, eine Miriam. Und als dann Mose vom Berg zurückkam, mit den zwei Steintafeln, und sie zerschmettert hat, und dann gerufen hat, als dieser Tanz um das goldene Kalb war, wer hält jetzt zum Herrn? Waren die Söhne Levi bei ihm? Und das hat Gott nicht vergessen. Dann wurde dieser Stamm zum Heiligtumsdienst herangezogen. Aber sie bekamen nie Land. Die bekamen nur Städte, die dann zu Freistädten wurden, wo solche, die sich vor Blutrache fürchten mussten, Zuflucht fanden, so Asylstädte. Die Leviten lebten von dem, was die anderen an Zehnten brachten. Sie dienten am Heiligtum und die Familie, aus der Mose stammte, das war dann immer die Priesterfamilie. Später kam dann ein Eli aus dieser Linie heraus. Dann wird von Juda etwas Besonderes vorausgesagt, der hat ja auch viel an Negativen hier verübt. Aber dann, als in Ägypten diese Begegnung war mit Josef und Benjamin eingesperrt werden sollte, hat Judas sich angeboten, gesagt, ich bleibe da statt dem Jungen. Ich könnte es nicht mit ansehen, wie mein Vater stirbt, wenn er diese Nachricht bekommt. Obwohl er damals die Idee hatte, Josef als Sklaven zu verkaufen. Was mir daran gefällt ist, da hat nicht jeder nur edel vorher sein Leben geführt, da manche katastrophale Dinge gemacht. Aber dann sieht man auch Kehrtwendungen in ihrem Leben und dann sieht man den Segen, der daraus kommt. Denn aus Juda, ja, da kam später ein David und aus dieser Linie kam später der Messias heraus. Ja, und dann wird einer nach dem anderen erwähnt, was da vor sich gehen wird. Und den größten Segen bekommt Josef zugesprochen, nämlich dann die Stämme Manasse und Ephraim, was ja interessant ist, es gibt ja nicht den Stamm Josef. Und damit sind es dann wieder 12 bei der Aufteilung der Stammesgebiete, denn da Levi nichts bekommt, wären es ja nur 11. Aber Josef wird jetzt zweigeteilt auf Manasse und Ephraim, jetzt haben wir wieder 12 Stämme. Und zum Schluss dann noch Benjamin. Und über jeden hat er einen speziellen Spruch, der sich dann im Laufe der Geschichte erfüllen sollte. Tja, und dann kommt Jakobs Tod. Und es heißt in Kapitel 50, Vers 1, da warf sich Josef über seines Vaters Angesicht und weinte über ihn und küsste ihn. Und Josef befahl seinen dienenden Ärzten, dass sie seinen Vater zum Begräbnis salbten. Und die Ärzte salbten Israel, bis 40 Tage um waren. Ein Hebräer wird mumifiziert. Teuer war das. Aber für seinen Vater hat hier Josef alles getan. Und die Ägypter, steht da, die Ägypter, beweinten Jakob 70 Tage. Der Mann, der wurde bekannt in dem Land. Die Ägypter beweinten ihn 70 Tage. Die Fremden. Ja, und dann sind die Trauertage vorüber. Josef geht zum Pharao und sagt, mein Vater hat mich schwören lassen, er möchte ins auf dem einzigen Grundstück begraben werden, da im Land Kanaan, in dieser Höhle, wo schon seine Vorfahren liegen. Der Pharao sagt, ja, geh nur hin, kriegt der Begräbnisurlaub für diese Zeit. Und das war eine längere Zeit, denn bis du da mit dem ganzen Trost dorthin kommst, da vergingen Wochen, bis der wieder zurückkam. Und der Pharao hat ihm das gewährt. Da kommt auch etwas durch von dem, wie die Alten zu dieser Zeit geehrt wurden. Darum heißt es ja in der Bibel, von einem grauen Haupt, von einem weißen Haupt sollst du aufstehen. Schon bedeutsam, wie der Himmel das Alte sieht. Nicht ein junger Mensch, wenn der einen Alten sieht, der sich schwer erheben kann, denkt er sich, der ist ja weniger als ich. Der Himmel sieht es ganz anders. Wie gut, dass es der Himmel anders sieht. Es tut uns gut. Ja, und dann kommt es zu einem großen Begräbnis, dass alle Völker, die das dort erleben, bei dieser Höhle von Machpela bei Hebron, dass das hat einen Namen bekommen. Und die Leute haben gesagt, die Ägypter haben dort eine große Klage. Und der Ort bekam dann den Namen, wo die Ägypter geklagt haben, tagelang, wo sie mit einem riesen Aufmarsch da angekommen sind. So hat sich das herumgesprochen. Und dann kommt noch eine interessante Szene. Das Begräbnis ist vorüber, sie sind wieder alle in Ägypten, bekommt Josef Nachricht von Boten, die seine Brüder gesandt haben. Und die Nachricht ist die, bitte tu uns nichts. Wer kennt sich gar nicht aus? Sie haben ihm nämlich gesagt, Vers 17, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Und sie fügen hinzu, diese Nachricht kommt von Jakob, deinem Vater Josef. Sie fürchten sich nämlich, die haben gedacht, in dem Moment, wo unser Vater stirbt, wird es uns Josef heimzahlen. Bis zu diesem Zeitpunkt haben sie Angst. Sie denken, der wartet nur so lange, bis der Vater tot ist. Aber dann, sagt er so, der weiß es jetzt nicht mehr, der schläft. Und jetzt kommt die Rache. Sie meinen, der wäre wie sie. Und Josef weint. Er weint. Weil er gar nicht verstehen kann, dass sie so denken können. Jetzt hat er sie alle versorgt in der Zeit der Hungersnot. Dass sie nicht umkommen. Aus seinem Besitz. Hat ihnen ermöglicht, dass sie hier im besten Lande sind. Da sind sie geschützt. Von der ägyptischen Armee. Die kleine Schar. Hier können sie sich vermehren. In Ruhe sich ausbreiten. Familien gründen über Familien. Er tut alles für sie, dass es hier Frieden, Sicherheit gibt. Und die fürchten sich, dass sie ausradiert werden. Wie eigenartig. Und er sagt ihnen, ist ja auch interessant, wie sie hier diese Handlung noch so steigern, dass sie in Vers 18, heißt es, zu ihm kommen und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Es erfüllt sich noch einmal dieser Traum, wo Sonne, Mond und Sterne sich vor Josef verbeugt haben, die Garben, die sich vor ihm verbeugt haben. Noch einmal. Sie fallen vor ihm nieder. Und er sagt ihnen dann in Vers 20, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Das ist das Schöne. Wie hier im Leben auf diesem Planeten letztlich von Gott alles zurechtgebogen wird. Und wenn es noch so viele mit uns böse vorhat, Gott gedenkt es gut zu machen. Und das ist das Gute dran. In dem Buch Patriarchen und Propheten ist am Ende dieses Abschnittes ein interessanter Vergleich zwischen Josef und Jesus. Da heißt es, durch seine Knechtschaft in Ägypten wurde Josef zum Retter der Familie. In ähnlicher Weise wiederum machte die Tatsache, dass er durch seine Feinde gekreuzigt wurde, Christus zum Erlöser des Menschengeschlechts, zum Heiland der Verlorenen und letztlich zum Herrscher über die ganze Welt. Zuerst ging es mit Josef da bergab, dann steigt er auf. Bei Jesus tiefste Erniedrigung und dann die Himmelfahrt, Inthronisierung. Wie die eigenen Brüder Josef an die Heiden verkaufte, so verkaufte einer der Jünger Christus an seine bittersten Feinde. Es gibt eine Menge von Parallelen im Leben von Josef und Christus. Und letztlich ist es, so wie Josef seine Brüder versorgte, dass sie überleben, so versorgt uns in Anführungsstrichen Jesus, dass wir überleben. Obwohl Josef nichts Unrechtes getan hatte, wurde er durch die Aussage falscher Zeugen verurteilt. Wie war es bei Jesus? Obwohl er nichts Unrechtes getan hat, verurteilt. Josef, was sehen wir bei ihm? Geduld, Sanftmut. Trotz Ungerechtigkeit und Bedrückung. Man sieht seine Vergebungsbereitschaft, seine Güte. Er ist ein Typus, ein Bild, ein Gleichnis für Jesus. Interessant dann auch, dass als die Zeit kommt, wo Josef sterben sollte, er wurde 110, man merkt, die Ministertätigkeit, die hat Substanz gekostet. Sein Vater wurde 147, er wird 110. Mose wurde 400 Jahre später noch 120. Der Stress der Regierungsgeschäfte. Macht raubt Substanz. Aber was wünscht sich Josef am Ende? Er möchte dort begraben werden, wo Jakob begraben worden ist, Isaak, Abraham und deren Frau. Er möchte auch dort begraben werden. Aber er verlangt nicht, dass er sofort überführt wird, sondern dann, wenn sie ausziehen. Und so erleben wir dann 400 Jahre später, als sie unter Mose da in die Wüste hinauswandern, dass ein Wagen mitfährt, wo die Mumie von Josef drauf ist. Es ist schon was Besonderes, dass sich ein Volk dem Wunsch eines Mannes beugt, was 400 Jahre zurückliegt. Da könnten ja die Jungen sagen, die Knochen, da ist doch völlig egal, wo die da eingegraben werden. Die nehmen das mit. Sie sagen, das hat sich der gewünscht. Und diesen Wunsch, den wollen wir ihm erfüllen. Und so wird dann auch letztlich Josef dorthin gebracht. Es ist schon eigenartig, wie dieses Versprechen Gottes an sein Volk, das werde ich euch geben, wie das da weitergelebt hat und wie diese Vision in ihnen gewirkt hat, dass sie sich danach gesehnt haben. Und das ist auch ein Bild nach unserem zukünftigen Heimatland. Denn hier haben wir keine bleibende Stadt. Hier wird ja alles neu gemacht, neu restauriert und renoviert und repariert und neu gestaltet. Das wird ja ein neues Paradies. Und das Weltall steht uns zur Verfügung. Die Perspektiven sind gewaltig, wenn wir diesen Blick haben, nach vorne, nach oben, zu dem, der unser aller Vater ist, der als weißhaarig bei Daniel geschildert wird, unser Papa im Himmel. Wie gut, so einen Papa zu haben. Amen. Du unser liebevoller Vater, der du im Himmel bist, was ahnen wir, wie groß deine väterliche Fürsorge für deine Geschöpfe ist, dass hier alle Nahrung finden auf diesem Planeten, wenn sie nicht selbstsüchtig, gehortet und egoistisch verbraucht werden, die Güter dieser Erde. Danke, dass du für uns so sorgst, so voller Liebe bist, ja und uns sogar über das Grab hinaus ein Leben bereithältst. Man fragt sich, wie kann jemand dieses Angebot ausschlagen? Dann sieht man die Tücken und die List des Feindes, der nichts anzubieten hat im Vergleich zu dir. Und doch folgen ihm die Massen in ihrer Verblendung. Gebrauche uns, dich so darzustellen, wie du bist, dass sie das rechte Bild von dir bekommen, der du für uns sorgst, Tag für Tag, der du uns das Leben gibst, jetzt in diesem neuen Jahr. Wir bitten dich um die Bewahrung von dir, um deinen Geist, um deine Leitung, dass wir Entscheidungen treffen, die dich ehren und wir dadurch gesegnet sind und alle um uns herum. Danke, dass du uns begleitest, du unser wunderbarer Papa im Himmel.